Die akustische Zeitlupe muss erfunden werden und vieles andere. Und all das könnte zu einer absoluten Radiokunst führen. Kurt Weill hatte wenige Wochen zuvor im Ufertheater in Berlin einen Filmabend besucht, bei dem absolute Filme der Novembergruppe zu sehen waren. Das Programm hatte Hans Richter zusammengestellt. Außer eigenen Produktionen waren Filme von Wiggin Eggeling, René Clair, Fernand Léger und Walter Ruttmann zu sehen. Das waren Filme der Avantgarde, in denen abstrakte Formen sich bewegten oder das Filmmaterial selbst bemalt war. Schließlich waren die Filmemacher Maler, bildende Künstler, die sich des neuen Mediums als neuer Kunstform bedienten. Künstler, die zum großen Teil aus der Dada-Bewegung kamen oder dem Futurismus nahestanden. Bei ihrer permanenten Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten stießen sie auch auf die Möglichkeiten von akustischer Kunst. Raul Hausmann etwa entwarf eine Optophonetik, spekulierte über einen sprechenden Film und nahm damit den Tonfilm gedanklich vorweg. Luigi Russolo und Erik Satie veranstalteten Konzerte mit Lärm- und Geräuschmaschinen. Kurt Schwitters sprach seine Sonate in Urlaut